In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder... Du kannst auch Zigarrendreher in Kuba werden. Ja, ja, warum nicht? Ist immer ein Ferngespräch? Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich träume das und ich möchte den anderen zeigen, hey, es geht. Tut's auch. Ihr werdet an der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann wieder davonfliegen. Ich freue mich total drauf. Na, fühlst du dich wieder reinversetzt? Ja. So, ich lehne mich zurück. Ja, genau. Stellst dir vor, du wärst in Kolumbien. Gut, ich weiß gar nicht mehr, wir haben immer angefangen. Ich hab immer so blöd gesagt, ja, hallo Deutschland und die Welt und irgendwie so, das machen wir aber heute nicht. Das hast du einmal gemacht, Bob. Das ist nicht so schlimm. Über ein Jahr ist es her, das letzte Mal das Ferngespräch aufgenommen. Damals von Moosburg nach Moosburg. Eine der wenigen Gelegenheiten, wo wir im selben Raum waren. Heute bist du nicht auf Reisen, Alexander. Ich freue mich riesig, dich zu sehen. Aber wir sind trotzdem in verschiedenen Städten. Du nämlich in München, ich in Frankfurt. Es hat sich ja so einiges getan. Es ändert nichts dran, dass wir sofort, also ich habe sofort dieses Weltreise-Ferngespräch-Gefühl, wenn ich dich sehe. Und du bist auch angemessen unrasiert, wenn ich das mal nochmal gerade sagen darf. Hi Alexander, grüß dich. Hallo Dirk, ja. Du bist auch unrasiert, das passt sehr gut. Eben, wie, eben. Wie immer. Wir sind ja beide hier praktisch im Geiste Backpacker. Wie geht's dir? Ich weiß ja momentan immer nur aus Facebook, was du alles so treibst. Zu welchem Alexander und wohin telefoniere ich eigentlich gerade? Also wie gesagt, ich bin in München, in meiner alten Wohnung. Und du telefonierst, glaube ich, mit so einem etwas ruhigeren Alexander, der so ganz normal ist, so. Also wo es vielleicht nicht mehr so in diesen Extremen denkt wie früher. Also ich wollte, glaube ich, vielleicht auch früher immer zu viel, immer so das Extreme. Und es ist vielleicht auch schwierig, sowas zu leben. Und vielleicht ist auch so ein Mittelweg, ah, das hört sich schon wieder so nach Durchschnitt an, ne? ja, aber so ein Mittelweg, der... wo man sich ab und zu tolle Dinge gönnt, auch ganz schön sein. Du sitzt ja jetzt hier gerade im Moment vor einem wirklich richtig farbenfrohen, riesigen, was ist das, Ölgemälde, Aquarell? Was für ein Bild ist das? Das ist Öl. Öl. Also es war so eine Idee auf der Reise, die ich eigentlich hatte. Ich hatte so ein Skizzenbuch dabei und immer wenn ich so eine schöne Situation hatte und dann kamen mir Ideen für Bilder, für so eine Bilderserie. Und so Kunst war schon immer so mein Ding und da habe ich immer Freude dran gehabt. Ich gehe wahnsinnig gerne Ausstellungen und male eben auch selber gern. Und das ist so eigentlich so das erste Bild, das ich jetzt fertiggestellt habe, ist 2x2 Meter in Öl und ist aus der... Oder die Idee kam mal im Krüger Nationalpark auf der Safari und ist ein bisschen bunter und gibt's auch so eine kleine Geschichte dazu. Aber das ist vielleicht mal eine andere Story. Und ich möchte noch so 10 weitere Bilder malen. Also das ist jetzt das erste aus einer Serie von Bildern? Ja, bei Künstlern dauert das ja immer so ein bisschen länger. Also hat ein Jahr lang gedauert. Was stellt es denn grob dar? Also ich sehe jetzt hier aus der Nähe nur einen Teil von dem Bild, muss ich sagen. Aber du hast es mir vorhin in der Totalen gezeigt. Das ist sehr farbenfroh. Also ich sehe grüne Flächen, rot, blau dazwischen. Was sehe ich auf dem Bild? Als ich auf dieser Safari war im Krüger Nationalpark, gab es eine Situation, da bin ich auf so einem Berg, sind wir hochgefahren, da war so ein Aussichtsplateau und wenn man da runterschaut, hat man so dieses unendliche Grün gesehen. Ich glaube, da haben wir auch damals drüber gesprochen, dass mich das so fasziniert hat, dass es wie so ein Meer ist, wie so ein grünes Meer eben. Und Und ich habe mich da, das war ja ganz am Anfang der Reise, und das hat mir ein unglaubliches Gefühl gemacht, diese Weite und diese Freiheit. Da habe ich mich einfach so ungebunden gefühlt, also als ob alle Ketten weg wären, ja, und dieses Gefühl soll in diesem Bild auch drin sein, und dass jeder frei sein kann, wenn er das möchte, dass wir uns einfach durch die gesellschaftlichen Zwänge oft wo reinpressen lassen und was tun, was wir vielleicht auch gar nicht so machen müssten, nur um anderen zu gefallen und so weiter. Und das müssen wir eigentlich gar nicht oder oft nicht. Also meistens setzen wir uns diese Grenzen selbst, und das soll das zeigen, dass jeder frei ist. Und wenn man dieses Bild anschaut, soll es dieses Freiheitsgefühl einem vermitteln. Das ist die Idee von dem Bild. Aha. Also ich sehe, du hast jetzt auch gerade den Winkel ein bisschen verändert. Das heißt, ich sehe jetzt oben, soll das der Himmel sein? Also ist das, also ich sehe blau und weiße Tupfen. Daraus habe ich jetzt mal messerscharf mit meinem analytischen Verstand geschlossen. Das könnte der Himmel sein. Ja, und genau. Es sind so ein paar Features drin. Also das heißt, du siehst auch so horizontale Linien in der Baumstruktur. Das sollen so die Zwänge der Gesellschaft sein. Also diese Strukturen, wo wir uns denken, dass wir uns anpassen müssen. Und der Himmel, der ist ja nicht so strukturiert, sage ich mal. Der ist eher so ein bisschen wilder. Der ist eher so die Freiheit. Und hier unten, ganz unten, ist es etwas dunkler. Das ist der Boden. Der ist sehr dunkel, fast schwarz und wie so verlorene Erde, dass wir uns fühlen, als ob wir so auf einem toten Fleck Erde befinden. Aber das tun wir gar nicht. Es ist alles wunderschön um uns herum, wir müssen es nur sehen. Wow. Also jetzt musst du mir ein Bild von deinem Bild schicken, weil nach der Erklärung werden die Leute sagen, ich muss dieses Bild sehen. Also entweder musst du eine Ausstellung für dieses Bild organisieren oder ich brauche ein Foto von dem Bild. Ich schicke dir eins, ja. Das war ja, der Krüger Nationalpark war ja ganz der Anfang von deiner Reise damals. Das heißt, du gehst jetzt dann nur, ja? Darf ich da vielleicht einhaken? Wir hatten beim letzten Mal drüber gesprochen, da hatte ich ja zwei Ideen, was ich dann danach mache, und ich habe es nicht so richtig rausgelassen. Und die eine Idee war, dass ich mir irgendeinen Fleck auf der Welt raussuche, irgendwo, wo man günstig leben kann, mich da zurückziehe und ein Jahr lang Bilder male und dann zurückkomme und eine große Ausstellung mache und Künstler werde. Das war so mein Plan B. Und stattdessen habe ich dann diese Arbeit, was ich davor gemacht habe, mache ich jetzt als Selbstständiger. Also das waren so die zwei Optionen. Und für diesen Künstler, das hätte mir sicher gut gefallen. Und mich kribbelt es ab und zu noch. Und ich finde schade, dass ich es nicht gemacht habe. Aber auf der anderen Seite, ich möchte halt auch irgendwann mal Kinder haben, weißt du? Und dann ist es so, dass du dann eben halt auch die Kinder versorgen musst. Und da geht es nicht mehr nur um dich. Ja, ich kann mit von der Kokosnuss und zwei Bananen am Tag leben, aber wenn du halt ein Kind hast und dann bist du halt noch verantwortlich für jemand anders. Und deshalb war das die Entscheidung, dass ich das dann nicht tue. Und jetzt mache ich es halt hobbymäßig nebenher. Das heißt, du kannst jederzeit anfangen, deine Bilder auszustellen, und wenn du dann erstmal reich und berühmt bist, kannst du das Leben eines exzentrischen Künstlers führen. Das wäre gar nicht so schlecht, glaube ich. Ja. Aber wir haben uns jetzt gerade ein bisschen selber überholt. Aber also können wir aber vielleicht gerne machen. Als wir vor einem Jahr ungefähr in Moosburg gesessen sind, da warst du gerade mal 2 Monate wieder in Deutschland und hattest, glaube ich, deine Zähne wieder repariert gekriegt. Und in dem Gespräch damals war, wie du sagst, war noch nicht ganz klar, was du als nächstes machst. Jetzt hast du es gerade ein bisschen vorweggenommen, aber vielleicht verdient es etwas mehr Ausschmücken. Was hast du denn von da weg gemacht und welche Teile davon waren denn beeinflusst von deiner Reise? Also ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich mag es nicht, wenn ich irgendwelche Zwänge habe und wenn mir irgendjemand sagt, was ich zu tun habe. Und deshalb wollte ich mich dann auf jeden Fall selbstständig machen Und das bin ich jetzt. Und genieße auch diese Freiheit. Ich glaube, das ist nicht für jedermann eine Sache, aber ich glaube, da braucht man eben eine bestimmte Persönlichkeit dazu. Das ist jetzt nicht gut oder schlecht, wenn man so ist oder nicht so ist. Aber ich glaube, für mich passt das ganz gut. Also, dass ich einfach immer wieder neue Dinge da auch machen kann. Also das heißt, ich werde da nicht wie in meinem ehemaligen Job als Angestellter dann irgendwie auf ein Projekt draufgesetzt. Und dann muss ich das 3 Jahre machen, sondern ich kann mir überlegen, okay, ich möchte mal in die Richtung Gutachter gehen oder ich möchte in die Richtung Facility Management oder technisches Asset Management oder Projektmanagement gehen und so weiter. Und da stehen einem alle Möglichkeiten so offen und diese Freiheit genieße ich gerade, ja. Und das ist die tolle Seite an der Arbeit. Es gibt auch schlechte Seiten natürlich. Aber ich glaube, es gibt keinen Job auf der Welt, oder kein Menschen, der irgendwann mal nicht sagt, oh, heute war ein schlechter Tag und das kommt einfach vor und das ist auch okay. Das heißt, du warst ja als Architekt und Projektmanager im Einsatz vorher. Richtig, ja. Und das ist genau die Dienstleistung, die du jetzt auch anbietest. Das heißt, wenn ich jetzt vorhabe, ein größeres Bauprojekt zu machen, dann kann ich dich engagieren als verantwortlichen Planer oder Leiter oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ich organisiere das dann praktisch für den Eigentümer und mache Risikoabschätzungen für ihn, sage ihm, wie das Projekt steht, mache das Ganze transparent, bereite ihm Entscheidungen vor, dass er praktisch weiß, wenn er Option A, B, C zur Verfügung hat, dass bei Option 2 es vielleicht teurer wird, bei Option 3 ist es vielleicht schneller fertig und so weiter. Und ich mache dann eine Empfehlung und die Entscheidung bleibt dann im Endeffekt bei ihm, ja. Also das ist so. Und ich koordiniere dann das Planungsteam, die Besprechungen und ja, das ist so der Umfang ungefähr. Und wenn man so sein eigener Chef ist, dann kann man sich aussuchen, wann man das macht. Richtig, aber ich mache es derzeit Tag und Nacht. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viel gearbeitet, ja. Und weil ich wahnsinnig, also es kommen eben wahnsinnig viele andere Dinge noch dazu, die man davor noch nie gemacht hat. Also, und ich muss jetzt jeden Monat meine Steuer machen. Also ich habe so eine GmbH als Vehikel mir genommen und dann muss man sich um rechtliche Themen kümmern. Und es gibt eben ganz viel, oder Akquise auch, Rechnungen schreiben, das macht am meisten Spaß. ja, also es gibt wahnsinnig viele Dinge, die man da noch machen muss. Und ich sitze also ganz oft bis nachts um 12 dran und arbeite da noch. Und dann geht es am nächsten Tag um 6:30 aus dem Bett. Aber ich muss sagen, dass ich jetzt da so lange noch dran sitze, nachts oft, das fühlt sich gar nicht so schlecht an. Also das mache ich eigentlich relativ gerne. Wobei dann auch, wenn ich nachts arbeite, ist es dann auch nicht so krass, dass ich das dann so durchziehe, dass ich dann wirklich so hochkonzentriert arbeite, sondern ich surfe dann mal ein bisschen im Internet, lese irgendeinen Artikel, dann arbeite ich ein bisschen weiter und also es ist eher so gemischte Arbeit, würde ich sagen. Wenn du dich jetzt mal geistig vor deinem inneren Auge in den Alexander am Ende seiner Weltreise zurückversetzt, hättest du vorhersagen können, dass du so weitermachst, wie du weitermachst? Ja, das hört sich so ein bisschen an, als ob ich habe mir ja sehr hohe Ziele auch gesteckt, ja, und habe gesagt, ihr da draußen, ihr Angestellten und so weiter, ihr macht alles falsch und ich gehe den richtigen Weg. Das war auch, glaube ich, schon sehr überheblich, wie ich da rangegangen bin. Aber das ist so ein bisschen mein Naturell, dass immer das, was ich mache, am besten ist dann. Und das ist eine sehr blöde Eigenschaft. Also so, also es ist vielleicht nicht der Riesenschritt, den ich da gemacht habe, dass ich sage, ich bin jetzt irgendwie Mönch oder Künstler eben oder so. Aber manchmal sind es auch kleine Schritte, die auch schon eine Verbesserung bewirken. Und kleine Schritte brauchen vielleicht manchmal auch einen Umweg. Also ich glaube nicht, dass das unbedingt jetzt also ich finde es jetzt nicht schlecht, so das, was jetzt daraus geworden ist. Ich bin auch gerade völlig fasziniert, wie schnell du in eine Wertung kommst. Ehrlich gesagt, darauf wollte ich gar nicht raus. Ich hätte, wenn ich mich damals oder während der Reise in der Zukunft gesehen hätte, wie ich jetzt bin, dann hätte sie es wahrscheinlich eher negativ gesehen. Und deshalb bin ich jetzt gerade auf die Wertung gekommen. Okay, weil ich werte dich gar nicht. Also ich wollte eigentlich, was ich mir gedacht habe, vielleicht hätte ich es einfach direkter fragen sollen. Was sind denn die Teile, die du praktisch heute lebst, wo du sagst, das waren Dinge, die ich aus der Weltreise mitgenommen habe? Also ich lasse mich fast gar nicht mehr stressen. Also ich bin ich habe fast keinen Stress mehr in meinem Leben, weil ich es einfach nicht zulasse. Selbst wenn jemand sehr hektisch ist, dann denke ich mir, wenn ich jetzt auch hektisch bin, dann werden wir trotzdem nicht schneller fertig. Ja, dann muss man halt konzentriert arbeiten, aber irgendwie einen Stress muss man nicht aufkommen lassen. Und deshalb habe ich sehr wenig Stress. Also da habe ich eine ziemliche Gelassenheit entwickelt. Und ich nehme auch Zeit, also dass ich praktisch so kleine Dinge genieße, irgendwie, wenn es nur ein Spaziergang ist an der Isar oder so, dann sauge ich das in mich auf und kann diese Schönheit mehr wahrnehmen, als ich es vielleicht davor gekannt habe oder gekonnt habe. Was ist denn dann so, außer dass du, also du arbeitest viel in deiner eigenen GmbH. Ja. Gab es sonst noch Dinge, die passiert sind über das Jahr? Oder hast du einfach deine GmbH gegründet, ab da gearbeitet, Bild gemalt und jetzt mit mir gepodcastet? ich muss sagen, ich habe mir wenig gegönnt. Okay, ich war mal in Österreich, ich war in Berlin, ich war in Holland, ich war in Athen, ich war in Hamburg. Ich habe so, in Lissabon war ich auch. Also ich habe so ein paar Städtetrips gemacht. Aber dann muss ich auch sagen, also ich habe jetzt bisher noch keinen großen Urlaub gehabt seitdem, weil ich mich auch nicht so richtig traue, so meine Bauherren und Kunden alleine zu lassen und zu sagen, hey, ich bin jetzt mal 2 Wochen im Urlaub, weil ich, bisher ist es so, dass ich eine super Auslastung habe, also das hätte ich nie erwartet, aber ich denke mir halt, ja, es könnte auch mal sein, dass es nicht so so dauerhaft so ist, ja, und dass dann eben, dass es dann halt besser ist, wenn ich jetzt halt noch schnell ganz viel Geld verliehen, ja, und deshalb tue ich das gerade. Also ich hau gerade schon richtig rein, ja. Ja, Polster anfressen für die nächste Weltreise. Mich würde es schon nochmal reizen auch. Also das, was auch so, wenn ich zurückblicke, war eben diese Reise, ich bin sehr schnell gereist. Und deshalb habe ich einen ganz guten Überblick bekommen über alles. Und das war gut so. Aber beim nächsten Mal würde ich mir ein Land aussuchen und würde in diesem Land vielleicht mal so für ein Viertel oder ein halbes Jahr dann leben. Und es ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes. Und wäre es ein ganz anderes Land oder eins, das du schon mal besucht hast? Ja, gute Frage. Wahrscheinlich ein neues Land. Also ich finde schon immer toll, was Neues zu sehen. Irgendwie Bangladesch oder irgendwie so ein armes Land oder vielleicht auch Südamerika. Ich weiß es nicht. Ach, überall. Ich könnte mir hier alles vorstellen. Also bestimmte Länder natürlich oder bestimmte Städte auch nicht, also die jetzt nicht so attraktiv sind, aber eigentlich gibt es da jetzt keine große Einschränkung. Sollte halt ein bisschen warm sein. Yep. Dann vielleicht doch eine Bar aufmachen und im Wechsel Cocktails mischen und Bilder malen. Wäre doch ein Konzept. Ja, es ist halt so, dass, wie gesagt, ich will auch mal eine Familie haben und dann ist man nicht nur für sich alleine verantwortlich, sondern muss eben halt auch die Kohlen ranschaffen für ein kleines Kind. Und wenn dann der Kühlschrank kaputt ist, dann will ich mir halt einen Kühlschrank auch kaufen können, einen neuen, und muss dann nicht überlegen, geht das jetzt oder geht das jetzt nicht, sondern da will ich einfach nur das kaufen. Nicht drüber nachdenken. Und mit so einem anderen Lebenskonzept ist es halt nicht ganz so einfach. Da muss man sich einschränken. Aber vielleicht mache ich das auch noch, keine Ahnung. Ist alles offen. Wie haben denn deine Freunde und Verwandte das aufgenommen, als du heimgekommen bist? Und hast du so eine Phase gehabt, wo du der Welt erzählt hast, was du alles erlebt hast? Also das ist ganz interessant. Also es kamen immer die gleichen Fragen. Also, was war das schönste Land zum Beispiel, ja? Und ich habe immer gesagt, oh, das kann man nicht sagen, so, ja. Und habe mich dann aber im Endeffekt auf Kolumbien geeinigt. Das war die erste Frage. Und dann, was war das Krasseste, was du erlebt hast? Und Okay, aber ich glaube, das interessiert vielleicht die Masse. Also das krasseste Erlebnis war am Ganges in Varanasi und ich musste einfach unglaublich auf die Toilette und mal pinkeln und die Inder, die pinkeln halt gegen die Wand und das wollte ich nicht tun und dann habe ich mir gedacht, okay, pinkelst halt einen Fluss, das ist ein bisschen besser. Und dann wollte ich da loslegen und dann hat so ein Inder rüber geschrien und auf einmal sind eben drei Inder mit 2 Meter langen Bambusstöcken auf mich zugerannt gekommen und ich habe mir dann gedacht, okay, jetzt ist es Zeit zu rennen und dann bin ich gerannt und habe mir gedacht, und bin dann auch davon gekommen natürlich und habe mir gedacht, okay, diese Inder, die verstehen da keinen Spaß, ja, mit ihrer Religion, also der Fluss ist heilig, das habe ich in dem Moment total vergessen und es hätte auch gut sein können, dass die mich einfach totprügeln, ja. Ja, ist ein bisschen so, als würde man bei uns in der Kirche pinkeln, ja. Also ja, als würde ein Inder in der Kirche an die Wand pinkeln. Also der Fluss ist wirklich eines der heiligsten Dinge da in Indien. Mhm. Das ist eher so, wie wenn man ins Kreuz hinpinkelt, so ungefähr. Also ja, ehrlich. Sind wir mal froh, dass du davon gekommen bist. Wahrscheinlich auch erstmal vergessen hattest, dass du pinkeln musst. Ja, also ich habe mir dann überlegt, okay, Option 1, ich laufe gleich, Option 2, ich stopp den Vorgang und mach dann die Hose zu, oder? Eieiei. Ja, oder, ja. Ich bin ja, aber du wirst doch bestimmt mit irgendwem auch längere Gespräche über deine Reise geführt haben, oder ergab sich das gar nicht? War jeder schon durch unseren Podcast voll im Bild? Ja, also die Leute, also die, mit denen ich näher natürlich zu tun hatte, die waren schon informiert und mit denen habe ich auch ein bisschen geskypt und so weiter. Und ja, natürlich erzählt man da mal was. Und aber das ist schwierig, diese Stimmung auch so rüberzubringen. Ja, dieses Gefühl, das man da hat, das ist, glaube ich, auch schwierig, wenn man das zu verstehen, wenn man das noch nie gehabt hat. Also ich muss sagen, mit den Leuten, die selber schon gereist sind, mit denen ich jetzt immer noch in Kontakt bin, wenn ich mit denen übers Reisen rede, also die lang gereist sind, ja, die können das, glaube ich, viel besser verstehen, dieses Gefühl, das man da hat. Weil das ist schon was Besonderes. Hat dich auch mal wer besucht eigentlich? Ja, mich haben 5 Leute ja unter der Reise besucht, ja. Nee, ich meine hier jetzt, also von den Bekanntschaften, die du auf deiner Reise gemacht hast, kam da auch klar. Mal wer nach München. Ja, klar. Also die Ariane, die Holländerin, die wir in Thailand und Kambodscha kennengelernt haben, also der Ralf und ich, die hat uns mal in München besucht, dann habe ich die Österreicher besucht, dann habe ich eine aus Vietnam, das war auch eine Holländerin, die habe ich dann in dem Zuge noch besucht. 2 Berlinerinnen, die ich in Südafrika kennengelernt habe, die habe ich in Berlin besucht und besuche sie wieder. Ja, wir gehen zusammen zur Fusion. Kennst du die Fusion? Nee, erklär's mal. Das ist so ein Riesenfestival mit 60.000 Leuten auf einem alten Berliner Militärflughafen und eben halt so richtig harter Elektro, ja, was eigentlich gar nicht so mein Fall ist. Aber das, also da war ich letztes Jahr schon und das war sowas von gigantisch, ja. Und da muss ich auf jeden Fall wieder hin. Ja, und die habe ich auch jetzt schon in Berlin besucht. Und also in Berlin gibt's auch Clubs, das kannst du dir nicht vorstellen, ehrlich. Also da ist München, ist da Kindergarten dagegen. Also das ist einfach, also wir waren da in einem Club drin, da musst du erstmal dein Handy abgeben, dann kleben die deine Kameras ab mit so einem Kleber, dass du eben nicht filmst und nicht fotografierst. Und wenn es einer trotzdem macht, dann fliegt er halt sofort raus. Und dann, ich war erst ein bisschen verdutzt, warum die das machen. Und dann bin ich reingegangen und musste auf die Toilette auch und dann war da eine Riesenschlange. Da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott. Und wenn ich mal muss, dann muss ich richtig, ja. Also nicht groß, ich muss halt mal pinkeln. Und dann bin ich dann mal an der Schlange vorbeigelaufen und da war das Pissoir war dann leer. Und die sind alle nur für die Kabine angestanden, bei den Jungs, was sehr ungewöhnlich ist. Und da habe ich mir das so angeschaut. Und dann sind die immer so zu dritt oder zu viert eben in die Kabinen gegangen und haben sich da halt irgendwelche Drogen reingezogen. Und es war eine riesenlange Schlange. Also die sind Schlange gestanden zum Drogen nehmen. Und das war so ganz offensichtlich. Das heißt, du bist da mal zum Pinkel gegangen und dann hast du dich hinten wieder angestellt, oder wie? Nee, natürlich nicht. Ganz anständiger Bub. Sowas würdest du nie tun. Und wenn, würden wir das nie senden. Weil ich erinnere mich dran, dass du erzählt hast, dass deine Reise auch in Sachen halblegaler und illegaler Rauschmittel und Betäubungsmittel eine interessante Erfahrung gewesen war. Ja, natürlich. Also in Kolumbien ist es so, dass es ganz üblich ist, dass da jeder irgendwie kokst, oder in Afrika nehmen sie Pilze und weißt du, Kuckuck, was sie woanders nehmen. Also das sieht man da immer wieder. Also das ist jetzt kein großes Ding. Ja, und wie sind dann diese Clubs in Berlin sonst noch spektakulär? Nur wegen dem Stoff, den sie da drin nehmen? Oder war das auch ansonsten irgendwie? Ja, auch die Musik und so weiter, das war halt, das ist einfach, Berlin ist eine Partystadt und das ist einfach im Vergleich zu München, das sind wir echt so Waisenknaben. Das ist hier alles so anständig und Berlin auch, also es war einfach irre. Wir haben gefeiert bis morgens um 8, das letzte Mal. Ja, wäre Berlin vielleicht auch ein schöner Ort, um da hinzuziehen? Auf jeden Fall, ja, könnte ich mir vorstellen. Ich war ja nah dran dieses Jahr, also letztes Jahr. Weil es war ja nicht so ganz klar, in welche Stadt jetzt nun meiner liebsten nächster Job uns zieht. Da war Berlin mit auf der Liste. Aber ich muss sagen, das wäre jetzt die Frage, wie gefällt es dir in Frankfurt? In Frankfurt? Du bist jetzt auch ein Jahr unterwegs, ne? So, oder weg in einer neuen Stadt. Jo, im Juni wird es ein Jahr. Mhm. Ach, Frankfurt ist toll. Also Frankfurt war ich so auf diesem klassischen Standpunkt. Da verdrehen Frankfurter übrigens die Augen, wenn man das sagt. Trotzdem, es war genau so. Ich kannte Frankfurt einfach nur vom Flughafen und vom Messegelände. Mhm. Genauso habe ich es halt auch immer einsortiert. Also ich hatte keine speziellen Gefühle pro, contra Frankfurt. Manch einer ist da noch irgendwie radikaler pro, contra. Ich hatte einfach nur kein anderes Bild davon. Und ich bin dann durchgehend monatelang und werde immer noch regelmäßig angenehm überrascht. Also die Leute hier sind toll. Wenn man mal aus diesen... Also einmal, ich finde tatsächlich das City Center von Frankfurt geil. Ich schaue mir diese Skyline gerne an. Aber ich bin auch sehr fröhlich oder es freut mich auch sehr, diesen schönen Kontrast zu sehen zu den etwas älteren Gebäuden. Dann gibt es sehr schöne Stadtteile, es gibt sehr schöne Grünanlagen. Also das ist mal rein von der Landschaft her mit dem Main und allem wirklich richtig nett. Wenn man dann noch diesen Main ganz generell im Sommer hat, das ist sozusagen wie der Flaucher, nur nicht so siffig und wesentlich länger. Also es ist, du hast halt da diese komplette Mainpromenade, in der immer irgendwie was geboten ist. Da kann man sich wirklich auch im Sommer sehr, sehr wohlfühlen. Dann ist es eine Großstadt, obwohl eigentlich wenig Leute hier leben. Also du hast hier 700.000 Leute, die permanent in Frankfurt wohnen. Es sind dann, wenn also unter der Woche sind es dann, habe ich irgendwo gelesen, 1,5 Millionen, die hier arbeiten und rumlaufen. Und ist eine der reichsten Städte Deutschlands, ist eine der internationalsten Städte Deutschlands. Das heißt, du hast hier alles, ja. Also vom englischen Theater über unglaublich geile Museen, über irgendwelche internationalen Festivals, dann haben die hier dauernd Festlen und so. Also wir fühlen uns in Frankfurt wirklich sehr, sehr wohl. Das macht eine Menge Spaß. Also in Moosburg wäre jetzt auch nicht so meine Stadt gewesen. Aber da könnte ich mir Frankfurt eher vorstellen. Der Unterschied zu München ist vor allem auch, es ist diese Kombi aus international und viele Leute, aber sehr kompakt als Stadt. Also du kannst dich aufs Rad schwingen und in einer halben Stunde einmal quer durchradeln. Mach das mal mit München. Mhm. Und ich bin hier die meiste Zeit zu Fuß unterwegs, weil wir wohnen ja mittendrin und finde das großartig. Und in München, da ist irgendwie alles, du musst halt zum nächsten Stadtteil kommen, weil da gerade wieder die Action ist, wo du dich verabredet hast. Und da kommst du auch nicht mal eben so hin, sondern fährst halt dann U-Bahn und S-Bahn, ist halt alles etwas weitflächiger. Hat alles seinen Vor- und Nachteil und seinen Charme, aber in Frankfurt genieße ich halt wirklich diese Nähe von allem sehr. Ja, aber so groß ist jetzt München auch nicht. Dann schwing dich mal aufs Rad und fahr mal von Thalkirchen. Ja. Rauf an den Zipfel von Schwabing und dann stopp mal und sag mir, wie lange du dafür gebraucht hast. Ja, okay, das ist ja auch nicht, das ist ja halt einmal quer durch, aber ansonsten, ja. Ja, aber so groß ist es nicht. Also ich wollte eigentlich auch nicht unbedingt München und Frankfurt vergleichen, aber ich natürlich, weil du in München und nicht in Frankfurt bist, habe ich es jetzt dann doch gemacht. Wollte ja nur ausdrücken, ich finde es hier toll Und die Kids fühlen sich in der Schule wohl, Susanne fühlt sich hier wohl, das heißt, zu uns allen geht's hier prima. Ach, super. Aber es war ja eine der Fragen, die mich damit beschäftigt haben, weil ganz ketzerisch gesagt, ja, bist du von deiner Weltreise zurückgekommen und eigentlich ist alles so, wie es vorher war, mit Ausnahme, dass du selbstständig bist. Du bist in derselben Wohnung, in derselben Stadt, machst denselben Job. Also, ja, stimmt schon. Nee, also es sind halt, das sieht vielleicht von außen so ein bisschen so aus, aber ich mache eine sehr viel größere Varianz in meinem Job und kann mir das immer mal wieder raussuchen, was ich jetzt Neues mache. Zum Beispiel möchte ich gerade so in die Richtung Gutachter- und Sachverständigentätigkeit gehen. Und dann muss man sich überlegen, okay, wie mache ich das jetzt, wie komme ich da hin? Und dann habe ich eben so ein paar Gutachter angeschrieben, habe gesagt, komm, lass uns mal zusammenarbeiten. Und da habe ich jetzt dann in 4 Wochen habe ich da jetzt so einen ersten Auftrag, der da beginnen wird. Und das sind schon solche Freiheiten im Job, die ich früher nicht so habe, ja, also hatte, ja. Und das hat sich schon geändert. Ja, also es hat sich von außen nicht so viel geändert, ja. Stimmt schon. Ist das negativ? Nö, das ist einfach nur eine Beobachtung. Ja. Und da hätte ja, ich muss auch sagen, was mich stört, ist, dass ich halt, dass ich immer an einer Stelle bin. Also ich liebe es, neue Dinge zu entdecken, also neue Menschen kennenzulernen, neue Städte zu sehen, allgemein Neues. Ich bin so süchtig nach Neuem, ja. Und das muss ich schon sagen. Und was der Killer für mich ist, also andersrum gesagt, ist so die Routine, wenn ich jeden Tag das Gleiche mache. Und ich habe natürlich hier schon wieder Routinen und das schmeckt mir auch nicht ganz so gut, ja. Und da versuche ich immer so ein bisschen auszubrechen, aber ja, ich glaube, vielleicht habe ich es auch nicht gefunden, die super perfekte Lösung für mich, dass ich wahnsinnig viel Geld verdiene, immer arbeiten kann, wann ich will, wo ich will, was ich will, ja, und das habe ich nicht gefunden, ja, vielleicht findet es jemand anders, ich habe es nicht gefunden, und dann muss man sich eben die Welt dann so machen, dass es dann halt zu einer möglichst guten Lösung wird, ja. Dein Freund, der dir empfohlen hat, sei wild, werde Künstler oder was immer er dir wortgenau empfohlen hat. Wie hat das denn verkraftet, dass du jetzt doch nicht wild geworden bist und Künstler geworden? Ja, die zweifeln immer wieder. Immer, auf der einen Seite sagen sie, ja, komm, du musst was Anständiges machen. Auf der anderen Seite dann wieder, nee, komm, mach was Verrücktes und so. Und nee, die sind auch alle, das ist schon fein damit, ja, passt schon. Ja, wir können dich halt alle leiden. Ist ja schon ganz netter. Ist ja gut, wenn man dich nah bei hat. Danke. Naja. Du hattest ja so ein paar Dinge gehabt, die du gesammelt hast auf deiner Reise. Also du hattest ja Fotos in Massen, Videos in Massen. Ich nehme an, da gibt es einen Schatz, den man irgendwann mal heben kann, wo du dann in einer weinseligen Minute dich hinsetzen kannst und durch ungefähr gefühlte 200.000 Fotos klicken. Und du hattest dieses Notizbuch, von dem du es vorhin auch mal ganz kurz eben in deiner Bildbeschreibung hattest. Dieses Notizbuch, da meintest du, du würdest immer Ideen sammeln, Geschäftsideen, aber auch Skizzen. Hast du das Buch in Benutzung? Also das eine Bild hinter mir, das du jetzt da noch siehst, das ist jetzt fertig und die weiteren neuen, die noch kommen werden, die sind in dem Buch schon reinskizziert. Ich habe das schon im Kopf, was ich als nächstes malen möchte. Von dem her muss ich nicht reinsehen. Aber es stimmt schon. Also ich habe die Sachen seitdem jetzt nicht mehr wirklich so angefasst. Also weder die Fotos noch die Videos, auch das Buch. Da habe ich so 2-3 Mal reingeschaut. Aber nee, ich das war eher so, das ich habe glaube ich, erstmal so ein bisschen Abstand gebraucht. Vielleicht, ja, vielleicht ist es jetzt auch noch, ich wollte eigentlich noch so ein Fotobuch machen, so ein richtig dickes, großes Fotobuch, so als große Erinnerung. Aber ich habe es irgendwie noch nicht geschafft, das zu machen. Und auch emotional hat mich noch nicht so dahin gezogen, das nochmal in Angriff zu nehmen. Würdest du, du hast ja gesagt, die Reise war für den Überblick gut und du bist da ja einfach mal alles angegangen. So gesehen war es ja goldrichtig. Mhm. Aber wenn jetzt, keine Ahnung, du lernst jetzt einen von, ich erinnere mich an die 18-Jährigen, die dir irgendwann auf der Reise gesagt haben, was für eine coole Sau du doch wärst. angenommen, du würdest jemanden treffen, so in dem Alter, der gerade im Moment seine Weltreise plant. Würdest du dem irgendwas mit auf den Weg geben? Ja, es soll es auf jeden Fall tun. Also das ist überhaupt gar keine Frage. Also ich bereue es nicht. Und jeden, den ich kennengelernt habe, der gereist ist, also ab 3 Monaten bis 6 Jahre oder wie lange auch immer, die haben alle gesagt, dass sie wieder reisen wollen. Die sind alle ein bisschen süchtig danach geworden. Alle. Es gibt, ich habe keinen getroffen, der gesagt hat, so, jetzt bin ich einmal gereist, jetzt will ich nicht mehr, jetzt habe ich genug. Das gab es keinen. Und es ist auch so ein anderer Style, wenn man länger reist. Also dann ist einfach so, ich sehe es bei den meisten, die eben so einen Urlaub planen, die fliegen 2 Wochen in die Türkei und dann genießen oder dann ist es halt so ein Konsumieren von Kultur dann schaut man sich natürlich die Highlights an und dann muss man schön essen gehen und dann hat man schon die Tour geplant mit dem Kamelreiten und was weiß der Kuckuck noch. Aber das, was dieses lange Reisen, was das ausmacht, dass man sich treiben lässt. Und das hat mir einfach unglaublich gut gefallen, dass man nicht jeden Tag so ein Programm machen muss, sondern dann, also man wartet eigentlich immer so, dass sich irgendwas ergibt oder man wartet jetzt nicht ab, also man setzt sich jetzt nicht hin und wartet, dass was passiert, aber es ist so, man lässt sich so treiben und dann lernt man hier jemanden kennen und dann macht man was zusammen und es ergibt sich dann alles so und es gibt dann auch natürlich Tage, wo man dann nichts Großartiges macht, aber das ist auch in Ordnung. Warst du seither eigentlich irgendwie in Urlaub? Nee, oder? Bist nicht weggefahren? Nee. Also die Städtetrips, die ich dir vorhin gesagt habe, also so okay. Ein bisschen. Aber ja, länger derzeit noch nicht. Ich fühle mich eigentlich auch noch gar nicht urlaubsreif. Also das hat jetzt ja, ist jetzt ja insgesamt, als ich im November kam, November 2014 kam ich zurück. Das heißt, es sind jetzt 12. Ja, und 4 Monate. Ja, genau so 15 Monate oder so. Und ich fühle mich jetzt nicht irgendwie urlaubsreif oder sowas. Also überhaupt gar nicht ausgelaugt. Also, ja. Also es hat schon ein bisschen nachhaltige Wirkung, so die Entspannung. Ich fand das mal ganz interessant. Eine Freundin von mir, die war mal, also die ist regelmäßig in Indien und so, aber die war mal speziell auf einer, ja, so einer Schweigemeditation. Das heißt, die war, glaube ich, 2 Wochen oder 10 Tage oder so, war die weg. Mhm. Und hat sich einfach in einem Kloster, in schöner Ecke der Welt irgendwie eingesperrt sozusagen und hat die ganze Zeit nicht geredet, sondern sich nur im Schneidersitz in ihrer Zelle aufgehalten. Gab dann irgendwie 2-mal am Tag was zu essen und 1-mal am Tag gab es irgendwie 1 Stunde Unterricht. Aber da hat sie auch nicht geredet, sondern da hat ein Mönch halt ein bisschen was erzählt. Und die kam dann wieder und hat gemeint, das Beeindruckendste wäre für sie gewesen, dass sie so geläutert irgendwie sich gefühlt hat und so entschleunigt auch. Und dann kam sie halt wieder, die wohnt eben auch in München, kam sie nach München zurück und hat gemeint, die ersten 2 Wochen wären unglaublich gewesen, weil ihr zum ersten Mal so richtig bewusst war, wie schnell alles ist. Und wie viel schneller alles war, als sie in diesen 10 Tagen bereits als normal irgendwie für sich empfunden hat. Also nach diesen 10 Tagen kam sie halt raus und es war ja eigentlich alles zu schnell und zu laut und zu grell und zu wild. Wie war das bei dir? War das da genauso? Ich hab mich einmal selbst ertappt, da bin ich an der Isar entlang gelaufen und habe gleich wieder diesen deutschen schnellen Schritt aufgenommen und dann habe ich mal, aber ich habe mich dann selbst ertappt und habe dann innegehalten, habe mir gesagt, hey, du, also, und man bekommt auch so einen Tunnelblick. Also das haben wir ja, wir nehmen die Umgebung ja so gut wie oder fast gar nicht wahr, bewusst. Und das kann man auch ein bisschen trainieren. Und das mache ich auch jetzt. Also wenn ich jetzt mit Freunden irgendwie unterwegs bin und wir haben es nicht eilig, dann sage ich, ich würde gerne ein bisschen langsamer laufen. Und dann müssen alle langsamer laufen. Und also dieses bewusste Schlendern und so, das mache ich schon wahnsinnig gerne. Und das habe ich auch auf der Reise so ein bisschen gelernt. Und so bewusst was zu genießen, ja. Sich Zeit lassen für was, ja. Was genießt du so typischerweise? Ja, alles, was mit Sinnen zu tun hat. Musik, was man mit den Augen anschauen kann. Was zu essen. Oh ja, haben sich deine Kochkünste verändert. Kann man jetzt bei dir, was weiß ich, kolumbianisch essen gehen oder so? Ach Mensch. Kambodschanisch. Nee, ist eigentlich auch gleich geblieben. So, das hört sich total negativ an. Eigentlich habe ich so gedacht, wenn wir jetzt so reden, dass ich dann immer sagen kann, boah, das hat sich verändert und das hat sich verändert und so. Ist ziemlich viel gleich geblieben, ja. Ich fände es genauso legitim, wenn du sagst, hey, das ist eigentlich alles, Folgendes ist gleich geblieben und es ist gut so, weil, oder ich habe dieses und jenes erkannt als, da bin ich ganz froh drum, dass es das gibt. Ja, also ich meine, ist völlig in Ordnung. Ich möchte ja jetzt hier auch kein schlechtes Gewissen machen. Ich knüpfe halt an deiner Reise an, weißt du? Ja, also ich muss sagen, ich vermisse schon. Ich vermisse schon zu reisen und neue Dinge zu sehen. Also ich bin sowas von scharf drauf, noch neue Länder zu entdecken, wo ich noch nicht war. Ja, es gibt so viele schöne Flecken auf dieser Welt, ja, und ich möchte möglichst alle sehen, ja. Und da muss ich mich noch ein bisschen gedulden, okay. Aber für das normale Leben, ich finde es okay, auch so ein, man muss sich halt so versuchen, so sein, den Zustand, wenn einem was stört, dass man das dann halt verbessert, ja, und es können auch kleine Schritte sein, und bei mir sind es eher kleine Schritte gewesen, wobei ich finde, eine Selbstständigkeit ist jetzt auch, finde ich jetzt, kein so ein kleiner Schritt, ja, also man muss ja immerhin dann auch es schaffen, dass Geld von einem anderen Konto auf dein eigenes Konto kommt, ja, und dazu muss man, da reicht es nicht nur, einen Businessplan zu schreiben, ja, weil wenn man Umsatz in einen Businessplan reinschreibt, dann heißt es noch lange nicht, dass man eine Arbeit hat, ja, das heißt, man muss irgendwelche Jobs akquirieren, und ich habe angefangen von null, also ich habe keinen Kunden gehabt, sondern ich habe einfach gesagt, so, ab heute bin ich selbstständig, und habe das dann geschafft. Oh, erzähl mal, wie war denn das am Anfang? Also ich meine, wenn du sagst, ich habe angefangen von null. Ja, ich hatte keinen Kunden oder so. Also gar nichts. Ich habe einfach nur von heute auf morgen gesagt, jetzt bin ich selbstständig, wenn ich das sein möchte. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Mein Gott, dann muss ich den Laden wieder zumachen und dann werde ich halt wieder Angestellter. Und das heißt, ich habe erstmal alle meine Freunde angerufen, die in der Immobilienbranche sind, und habe gesagt, hey du, ich bin jetzt selbstständig. Und wenn zufällig jemand kennst, der jemand kennt, wo jemand arbeiten muss, dann empfehl mich mal. Und also die direkten Kontakte waren die wichtigsten eigentlich. Und dann habe ich so verschiedene Dinge halt aufgebaut. Ja, ich mache jetzt so einen Immobilienstammtisch, der ist jetzt dann im April wieder. Da haben schon 50 Leute zugesagt. Also der läuft ganz gut mittlerweile. Ist halt dann so Netzwerken, ja, dass die Leute mich kennen, und ist natürlich auch ganz interessant, dass ich immer so einen Vortrag zum Beispiel, oder dann, ich habe auch Kaltakquise gemacht. Ich habe ganz knallhart habe ich die Leute angerufen und gesagt und halt meinen Text darunter gelassen, ja, und denen dann was geschickt per E-Mail, und dann sieht man eben, was dann mehr erfolgreich ist und weniger erfolgreich ist, und Ich bin eigentlich schon ein bisschen stolz, dass ich so nach einem Jahr eigentlich sagen kann, okay, ich war nur in den ersten 2 Monaten hatte ich keine Vollauslastung. Und danach hatte ich eigentlich immer eine Vollauslastung. Und das finde ich eigentlich schon ganz cool fürs erste Jahr. Das ist richtig cool. Und auch weil du es vorhin gesagt hast, ich würde sagen, das ist eine große Sache. Für viele Leute ist das große Projekt. Ja, und ich finde es auch schön, dem Ganzen so eine Identität zu geben. Ja, wenn es nur Visitenkarten sind, eine Homepage, Oh, die finde ich ja übrigens bis ins Mark beeindruckend. da musst du jetzt mal zwei, drei Sachen dazu sagen, wie es zu dieser Homepage kam, weil, also entweder hat man ja in Immobilien-Projektmanagement-Kreisen überall so coole Homepages oder deine Homepage ist irgendwie besonders, weil ich finde allein schon diese Videos beeindruckend. Ja, also es ist halt so, wie gesagt, ich habe ohne einen Auftrag angefangen und man muss natürlich auch ganz ehrlich sein, ich habe jetzt auch nicht die große Referenzliste, sondern ich habe eben alte Referenzen von meinen ehemaligen Arbeitgebern genommen und die habe ich mittlerweile auch runtergenommen, weil das Bildrecht Probleme nach sich zieht und auch ich habe da bisher wenig Freigaben bekommen oder die haben sich gar nicht gerührt und so weiter. Das heißt, ich habe da relativ wenig drauf und dann muss man natürlich ein bisschen ablenken und und dann den Leuten so ein Gefühl vermitteln, okay, mit wem arbeiten sie da? Und das heißt, man sieht mich da auf den Videos, wie ich halt arbeite und oder wie es vielleicht auch sehen könnte, dass ich arbeite, ja. Wie kamst du zu diesen Videos? Ich stelle mir ja da, also entweder arbeitest du so und du wurdest halt mal heimlich einen Tag lang von einer Filmcrew begleitet. Oder ist es mehr oder weniger staged, aber es sieht verdammt gut aus. Wie waren die Dreharbeiten? Also, ja, also das war schon ein bisschen gestaged und also alles sehr improvisiert, ja. Also die ganze Homepage hat nicht sehr viel Geld gekostet, weil ich einfach nicht viel Geld ausgeben wollte. Und dann habe ich zwei Studenten gehabt, die eben so ein Regisseurstudent und ein Kameramannstudent und dazu noch eine Fotografin, die die Bilder gemacht hat und dann habe ich so Leute eingeladen, mit denen ich mal schon zusammengearbeitet habe und wollte dann mit denen so besprechen, wie wir denn in Zukunft zusammenarbeiten, ja, und das haben wir dort besprochen und nebenher lief halt die Kamera. Also das war so ein bisschen fiktiv und ein bisschen ernst, sagen wir mal so, ja. Das Ergebnis sieht absolut cool aus. Wenn du so arbeitest, wie die Webseite aussieht, würde mir das als Referenz schon mal völlig reichen. Ja, ist vielleicht ein bisschen selbstverliebt und ein bisschen posermäßig, aber ja, so, ich habe leichte Züge in diese Richtung. Ach, komm mal. Klappern gehört zum Handwerk. Ja, ja. Ich meine, ja, ist schon ein bisschen grenzwertig, glaube ich. Manche Sequenzen. Hey, höre ich da raus, dass du kritisiert worden bist dafür? Ja, schon. Die haben gesagt, Alex, das kannst du nicht machen. Da habe ich mir gedacht, hey, scheiß drauf, ich bin der Chef hier, ja. Ich gebe das jetzt frei und dann ist es freigegeben, ja. Und wer, ja, genau, und so war es dann auch. Also, das ist dann schon cool, auch wenn man sich dann halt so ein Drehbuch selber überlegen muss, okay, also was will ich da zeigen und so weiter und sowas zu entwickeln. Also was ich spannend finde, ist allgemein etwas Neues zu erschaffen, was davor noch nicht da war. Also ähnlich wie in der Kunst. Und also wenn dann am Schluss ein Produkt da ist, wenn ein Architekt ein Haus baut, wenn er es plant und danach ist es da, dann hat er das sich im Kopf überlegt und danach ist es da. Und das ist das sowas, das gefällt mir, wenn ich was zum Anfassen habe, wenn ich wirklich ein Produkt anschauen kann. Also ich muss sagen, ich fand die Webseite gelungen und auch nicht übertrieben, weil ich davon ausgehe, dass eine Selbstpräsentation für ein Geschäft nun mal auch dick auftragen darf. Das sieht echt gut aus. Also ich fand die Seite sehr beeindruckend. Bleibe ich auch bei. Und ich habe schon so ein paar Webseiten gesehen. So ist es ja nun nicht. Nee, also es kam eigentlich auch durchweg gute Resonanz. Ich wurde sogar einfach mal auf Xing angeschrieben. Hey, coole Website. Das hat mich echt überrascht. Also von Leuten, die ich gar nicht kenne. Ja, also kam glaube ich schon ganz gut an, ja. Ist denn in deiner Branche Xing wichtig? Also bisher habe ich noch keinen direkten Auftrag darüber bekommen, über Xing jetzt, aber über diesen Immobilienstammtisch, den ich da mache, da kam jetzt ein Auftrag. Also ich habe auch relativ große Kunden. Also darf ich die jetzt hier sagen? Ich sage es einfach, glaube ich. Ich kann es auch einfach rauslassen. Also ich meine, ich piep's drüber. Nee, also. Ja, also, Beate, ja, also große Immobilienfonds, so eine Luxus-Modemarke und also große Firmen und wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Hab's verpeilt. Ja, Immobilienstammtisch. Ja, genau. Und einen Auftrag darüber habe ich eben über diesen Stammtisch bekommen, der über Xing organisiert ist. Also man muss da schon aktiv sein und man hat dann eine Reichweite. Ja, das heißt, ich lade die Leute ein und dann erinnere ich sie nochmal dran. Und das heißt, die werden jeden Monat oder alle 2 Monate werden die von mir ein bisschen penetriert und ich gerate nicht in Vergessenheit. Also das ist, glaube ich, schon sowas, ja. Was ist denn so die Immobilien-Community in München? Also wenn du jetzt da sagst, du hast da 50 Leute, die auf deinen Stammtisch gehen, jetzt nehme ich ja nicht an, dass jeder Immobilienschaffende auch gleichzeitig Stammtischgänger ist. Ja, also es gibt sehr viele Bereiche, in denen man da arbeiten kann. Also es gibt, in Deutschland gibt es 1,4 Millionen Beschäftigte auf dem Bau. Und es gibt ja Architekten, es gibt Haustechniker, Ingenieure, Statiker, Gutachter, es gibt Projektsteuerer, Asset Manager, Property Manager, Hausmeister. Weißt du, guck, es gibt ja wahnsinnig viele Bereiche, wo man da arbeiten kann. Und das sind ja nicht alle nur aus einer, sind nicht nur Architekten oder nicht nur Projektmanager, sondern kommen aus ganz vielen Bereichen. Und aber 50 Leute ist schon ganz cool. Also bin ich auch stolz. Das ist bisher der größte. Wir wachsen gerade richtig. Sehr geil. Ja. Und dann macht ihr dann praktisch so der Klassiker. Es gibt so ein bisschen Fachvortrag, den du irgendwie ran organisierst und dann wird geklönt und gegessen und getrunken. Seid ihr dann immer am selben Ort oder wechselt das? Ja, wir haben es jetzt immer an einem anderen Ort gemacht, weil wir immer noch nicht die Location gefunden haben. Und weil es ist auch gar nicht so leicht, so eine Location zu finden, weil die wollen dann alle einen Mindestumsatz haben und so weiter und ich will denen halt kein Geld zahlen. Sondern ich sag, da kommen Leute und die verzehren was und das muss ja wohl genug sein. Und das ist denen aber nicht genug und jetzt sind wir im Café Luitpold und das ist eine wahnsinnig schöne Location und da ist auch kein Mindestumsatz und so weiter. Und ich glaube, da werden wir bleiben. Das nächste Mal ist es das erste Mal dort. Und es ist so richtig schön mit Stuck und so weiter. Da stehen die ganzen Immobilienleute drauf. Geht er dann im Anzug zu diesen Stammtischen? Ich habe meistens schon einen Sakko, aber keine Krawatte an. Na, ist schon total lässig also. Ja, ja. Hat denn eigentlich mal einer von deinen Stammtischlern oder von deinen Kunden deinen Podcast oder deine Weltreise-Dokumentation entdeckt und dich drauf angesprochen? Ja, so direkt nicht, aber ich hatte eben so ein paar oder einen Kunde, mit dem war ich halt im Gespräch und der meinte dann, wie mein Englisch sei jetzt für ein Projekt, weil ich eben auch mit Ausländern dort zusammenarbeiten muss auf Englisch und dann habe ich halt auf Englisch geswitcht und das habe ich zum Beispiel auch sehr verbessert, mein Englisch. Und dann haben wir halt einfach so ein Gespräch gehabt, das ist kein Fachgespräch und dann hat sie gesagt, ja, worauf bist du stolz in deinem Leben? Und dann habe ich gesagt, dass ich eben diese Reise gemacht habe und dann haben wir über die Reise gesprochen, aber so richtig angesprochen bin ich drauf auch noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so gut ankommen würde. Wenn ich da so in, ja, weil die sind ja schon alle sehr seriös. Wobei tief im Herzen wollen sie wahrscheinlich auch ausbrechen. Ja, was heißt ausbrechen? Ich glaube, dass es branchenübergreifend auch was wert ist, wenn man sagt, man hat versucht, die Welt anzugucken. Ich meine, früher haben die Leute, die über einen gewissen Status verfügt haben, sich auf Weltreise begeben, mit ihren Sprösslingen, um die Welt zu sehen und hinterher als Kosmopoliten zurückzukommen. Warum soll das jetzt heute schlecht sein? Ja. Ja, wenn die mich jetzt halt auf irgendwelchen Bildern in Shorts sehen und Flipflops und so, da denken sie, ja, was sind das für einer? Könnt ihr mir schon vorstellen. Ja, dann kannst du ihnen immer noch die Folge vorspielen, in der du dir einen Anzug hast schneidern lassen, damit sie wissen, du hast schon einen richtigen Mindset. Oder die Folge, wo du darüber redest, wie die Immobilienbranche in Südafrika eigentlich renoviert werden könnte. Ja, genau. Den Anzug, den habe ich jetzt immer noch an. Also der sitzt mir immer noch wie eine, der sitzt wie ein Taucheranzug, dieses Ding, das ich mir dann in Vietnam schneidern lassen habe. Also da darf ich wirklich keinen Gramm noch zunehmen. Ja, das nachdem du ja die Muckibude regelmäßig heimsuchst, wird das ja wohl auch nicht passieren, oder? Ja, so ich habe schon wieder ein bisschen zugenommen. Also ich habe ja auf der Reise insgesamt 10 Kilo verloren und da habe ich jetzt schon wieder ordentlich draufgepackt. Aber ich glaube, diesmal ist es Muskelmasse. Ja, ich weiß, du hast ja angefangen gehabt immer mit Sit-Ups und Liegestütze in der Früh und hattest da am Anfang ein echt strammes Programm. Das hat ja eine Weile gedauert, bis du da mal locker gelassen hast. Ja, genau, genau. Aber ich bin, so Disziplin ist jetzt nicht so meine große Stärke, muss ich ehrlich sagen, ja. Mir hat ja auch bis jetzt noch niemand erklären können, wofür unbedingt so überragende Disziplin gut sein soll. Also wir tragen das ja immer wie so ein wie so eine Auszeichnung vor uns her, dass wir wunder wie diszipliniert sind und es wird gewertschätzt. Ich weiß nicht. Also wenn du dann fragst, ja warum, wofür ist es eigentlich gut? Ja, um deine Ziele zu erreichen. Okay, welche Ziele denn muss ich denn, vielleicht stecke ich mir die falschen Ziele, wenn ich die nur mit Disziplin erreichen kann, könnte man ja dann ketzerisch fragen. Oder gäbe es nicht auch einen Weg, um, sagen wir mal, nicht mit eiserner Disziplin, sondern geschickten Spaßmanagement an seine Ziele zu kommen? Oder komme ich nicht auch irgendwo hin, wenn ich einfach nur völlig undiszipliniert meinen Impulsen nachgebe, bewege ich mich ja unter Umständen auch, komme vielleicht auch irgendwo an. Ja, also und es ist halt einfach so, wir leben nur ein Leben. Das haben wir nur einmal. Und wenn wir jetzt da diszipliniert sind und jeden Tag da uns kaputt malochen und dann irgendwann mal 70 sind und dann stehen wir da und dann sagen wir, ja super, jetzt waren wir 70 Jahre oder 50 Jahre diszipliniert, ja. Super toll. Wir müssen das genießen. Wir haben ein Leben. Ja, und das verschwenden wir eigentlich sehr oft. Sehr leichtfertig. Geiles Schlusswort, oder? So. Was machst du nebenher hier am Handy rumstreichelt, oder? Ja, ich habe hier dreckigen Display, ja. Dreckiges Display. So weit ist es schon, ja. Ich frage ihn so gelangweilt, er sagt, dass er jetzt nebenher anfängt, sein Handy-Display zu polieren und irgendwann macht er deine Couch ab. Ja, ich meine, du hast ja recht. Haben nur ein Leben. Und ja, es ist ein geiles Schlusswort. Ja, schon, gell? Das mache ich so ganz locker hier. Ja. Aber ich habe mir da schon öfter Gedanken drüber gemacht, weil ich habe ja ein Team, das ich manage. Und dann ist ja die Erwartungshaltung, dass ich mein Team ständig zu irgendwelchen Höchstleistungen antreibe. Könnte man ja so vermuten. Ja. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass wenn ich meinen Leuten aus dem Nacken bleibe und ihnen eigentlich keinen Stress mache, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die einfach machen, was ihnen Spaß macht und dabei dann richtig, richtig erfolgreich sind, viel höher ist, als wenn ich anfange, ihnen ihre Zahlen die ganze Zeit unter die Nase zu halten und zu sagen, da musst du jetzt mehr, da musst du jetzt mehr, da musst du noch mehr und jetzt gib mal Gas und überhaupt. Und ich frage mich immer, warum viele ihren Job so verstehen, als müsste man Leute antreiben, ihnen Deadlines unter die Nase klemmen und irgendwie die Peitsche schwingen, weil ich finde, die entspannte Variante kommt genauso ans Ziel und in the great scheme of things, ja, es ist auch nicht so, dass ich irgendwie jetzt hier die Welt aus den Angeln hebe, ja. Ich habe ja auch ein Recht, ein bisschen Spaß dabei zu haben und meiner Umwelt nicht auf den Nerv zu gehen. Kommt natürlich auch immer ein bisschen auf den Job drauf an, ja. Wenn du natürlich irgendwelche Leute um dich rum hast, die selber wollen, die vorankommen wollen und selber eigene Ziele haben, ist es natürlich vielleicht der richtige Weg. Es gibt natürlich auch andere Situationen, wo das vielleicht nicht so gut funktioniert, wo vielleicht einer mit der Peitsche dastehen muss. Ich weiß es nicht. Nee, ist auch blöd. Ja, aber du hast recht. Also ich meine, wenn ich habe natürlich die schöne Situation, dass ich in einer Branche arbeite, in der sowieso Leute mit Hirn und die selbst getrieben sind, arbeiten. Ja? Das heißt, du darfst davon ausgehen, dass die Leute selber irgendwelche Dinge tun wollen. Und also in meinem Team sind halt die Leute gelandet, die Dinge tun wollen, die irgendwas mit dem Job zu tun haben, ja. Und von daher brauche ich nicht viel tun. Was anderes ist es, wenn du lauter Leute hast, die irgendwie eigentlich keine Lust haben. Aber meine Theorie wäre dann haben die und ich was falsch gemacht. Ja, es gibt halt auch nicht. Es gibt halt manche Jobs, die sind ja wirklich nicht so toll. Und Ja, und da ist es wirklich schwierig, glaube ich, sich zu motivieren. Wenn ihr irgendwie, nee, ich sage jetzt keine Beispiele, weil das, ich will da auch niemanden irgendwie abwerten. Aber das ist schon, es gibt schon Jobs, die sind einfach eintönig und so weiter. Und da ist es schwieriger. Da sind wir, glaube ich, in einer sehr guten Situation. Es gibt natürlich auch eine bessere Situation, aber ja. Das ist, glaube ich, ganz relativ komfortabel, ja. Es gibt ja auch schlechtere Situationen, das ist nicht. Ja. Ja. Naja. Da hast du recht. Nur wenn man eben so eine, in so einer Situation ist, wo einen irgendwas stört, dann muss man schon auch versuchen, das zu ändern. Und ich glaube, da sind viele Leute zu faul, weil sie Angst haben vor dieser Veränderung auch. Und manchmal müssen es auch keine großen Sprünge sein, manchmal können es vielleicht ganz kleine Dinge sein, ja, dass man sich Stück für Stück sich eine bessere Situation verschafft. Ist das bei deiner Reise auf der, also Frage, wenn du jetzt Leute siehst, die es nicht verändern, hast du da mehr oder weniger Verständnis jetzt dafür nach deiner Reise? Jeder ist sein eigener Glückes Schmied, ja. Ich sag dann halt, okay, wenn ich verstört, dann änder's. Und aber jammern ist blöd, ja. Und wenn du nichts änderst, dann musst du dich halt damit abfinden. Aber nur jammern ist blöd. Entweder muss man sagen, okay, gut, ich mache meinen Frieden mit der Situation. Das kann man vielleicht bei mir auch so ein Stück weit sagen, ja, dass ich vielleicht auch meinen Frieden gemacht habe mit der Situation, dass ich einfach arbeiten muss. Ja, dass ich da noch keinen Weg rausgefunden habe und dass es manchmal vielleicht auch nicht so toll ist. Aber ich habe mir Stück für Stück habe ich mir immer so kleine Lichtblicke eingebaut und suche die auch und versuche mich dahin zu entwickeln, dass es eben möglichst angenehm ist. Und damit habe ich meinen Frieden gemacht, ja. Mal schauen, wie lange vielleicht. Hau ich in 2 Jahren auch wieder ab? Wer weiß? Ja, ich will das ja. Also ich rede dir das irgendwann ein. Weil wäre schon cool, eine zweite Staffel. Ich bin ja mal so halbherzig auf die Suche gegangen nach jemandem, der vielleicht auch auf Weltreise gehen möchte. Haben wir gedacht, das wäre doch mal total cool, wenn ich nochmal einen Rerun hätte. Ja, also praktisch jemand anders, der wahrscheinlich meine Theorie ist, wenn ich jemand in ähnlicher Lebenslage wie dich finde, macht er vermutlich sogar einen ähnlichen Trip. Also ich. Das kann gut sein. Ich gehe davon aus, dass die Route nicht so anders ist und es sind wahrscheinlich auch ähnliche Stationen und ähnliche Erfahrungen und es wäre einfach mal so geil, sozusagen, es einfach nochmal machen zu können. Ja. Und das wäre das eine, also die zweite Staffel als praktisch eine Wiederholung mit anderen Vorzeichen. Ich meine, ich kann das jetzt inzwischen auch ein bisschen besser produzieren und wäre halt interessant, den Vergleich ziehen zu können. Und das andere, was ich unglaublich gern tun wollen würde, wäre Alexander erobert die Welt Teil 2, weil ich glaube, deine Reise wäre jetzt eine völlig andere als beim ersten Mal. Und auch dieser Vergleich wäre völlig interessant. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch, dass sie ganz anders wäre. Also wenn du noch mal beschließt, ja, die wie heißt jetzt deine Firma eigentlich? ASP. ASP. Alexander Schmid Projektmanagement GmbH. Ja, wenn die Alexander Schmid Projektmanagement GmbH ihren Firmensitz auf die Cayman Islands verlegt und nur noch dazu dient, um ihren durch die Welt reisenden Geschäftsführer zu unterhalten, da vertraue ich fest drauf, dass ich als rasender Podcaster da praktisch virtuell dabei sein darf. Aber mal ganz im Ernst, also ich habe noch einen, den ich kennengelernt habe in Malaysia, der ist immer noch unterwegs und der wird auch nicht so schnell wieder nach Hause kommen. Der ist Spanier, das wäre dann halt Englisch. Ich weiß nicht, ob das wäre, ich könnte ja einen Kontakt herstellen. Der ist schon unterwegs, oder? Den habe ich in Malaysia kennengelernt, den Yoseba heißt der. Den Kontakt, also nicht jetzt für das Ferngespräch, weil ich würde gerne ein komplettes Ding machen wollen und da springe ich ja dann automatisch mitten rein. Aber ich kenne jemanden, der macht den Urlaubspodcast, den hast du ja vielleicht mal mitgekriegt, der Urlaubspodcast, den haben wir auch auf der Webseite beworben. Das heißt, der interviewt immer mal wieder Leute für seinen Podcast. Und in dem Kontext kann ich mir das super vorstellen. Das Interview führe im Zweifel auch gerne ich und gib's ihm dann, aber es wäre mal so ein One-Off sozusagen, so ein mal eine ganz andere Reise. Dem habe ich jetzt vor kurzem eine Bekannte von mir vermittelt, die nach Nordkorea gereist ist. Man kann Nordkorea besuchen. Das war auch sehr interessant übrigens. Also das ist mal so als Ziel völlig was anderes, ja. Wow, das würde mich auch interessieren. Und in dem Kontext, also ja, also ich kann mir das gut vorstellen, so ein Interview mal zu führen. Mhm. Aber um jetzt zu sagen, man macht so eine Reihe, würde ich, glaube ich, gerne vorne anfangen wollen. Also wieder mit jemand konzipiert die Reise und macht sich auf den Weg. Ich glaube, das wäre ziemlich ähnlich. Ich glaube, wenn man eine Reise macht, ist es, glaube ich, schon so, dass man am Anfang so dieses erst so das Gefühl der Unsicherheit hat, ist es das Richtige, dann die große Freiheit, dann vielleicht auch mal irgendwie, dass man so einen Rappel bekommt und sagt dann, das ist es nicht mehr. Und ich glaube, die Gefühle sind, glaube ich, schon ziemlich ähnlich. Das kann ich mir schon vorstellen, ja. Und ich glaube auch, wenn du erst das zum ersten Mal machst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du dieselben Stationen ansteuerst. Genau da, wo halt diese Reiseindustrie ist, wo die Touristenattraktionen sind, wo viele andere Backpacker sind, wo du dann auch die günstigen Hostels findest und es einfach ist, weil die Leute wissen, oh, hier kommen viele Ausländer, denen kann man Dienste anbieten. Ja, also das ist ja alles eine Infrastruktur, die du nutzt. Südostasien, Australien. Genau, sobald du von dir abweichst, wird es ja anstrengender und schwieriger, also wirst du wahrscheinlich diese Autobahn in Anführungsstrichen mitbenutzen, wenigstens in Teilen. Deswegen glaube ich, wäre auch die eigentliche Route, also die Weltreisenden, die es da gibt, die Backpacker, die werden alle irgendwo am Taj Mahal mal kurz Lager aufschlagen, die werden alle Machu Picchu besuchen, um dann schon mal zwei Punkte gemacht zu haben, ja. Wahrscheinlich kann man ein paar so Stecken auf die Karte legen. Ja, Thailand oder Südostasien, dann Australien, das macht auch jeder, die Ostküste Australien, ja, also das sind so bekannte Sachen, ja. Klar, klar. Solltest du übrigens nochmal irgendwann Urlaub auf Fidschi machen, dann müssen wir nochmal podcasten, weil die Folge, die vermisse ich schon immer sehr. Fidschi war cool. Och ja, jetzt komme ich so ein bisschen ins Schwelgen. War schon eine schöne Zeit. Und irgendwie verblasst sie auch. Also ich merke das auch. Ich muss unbedingt mal wieder die Bilder anschauen. Ich merke, dass, ja, das ist zwar alles noch im Kopf drin, aber so die Details vergisst man ja. Was ja schade ist. Kommt das im Alltag eigentlich irgendwie noch vor, dass du daran denkst? Oder ist das was weit weg ist und nur hin und wieder mal? Ja, also ich bin, ein bisschen ist es so wie irgendwie die alten Herren, die erzählen, dass sie früher Leistungssportler waren, ja. Von ihren großen Zeiten erzählen, ja. Und ich merke jetzt, also letztes Jahr durfte ich ja noch sagen, letztes Jahr war ich ein Jahr lang auf Reise, aber jetzt müsste ich ja schon sagen, ich war vor anderthalb oder vor zwei Jahren auf Reisen. Also es ist schon wieder länger her, ja. Also das ist eigentlich schon alter Hut jetzt, ja. Und ja, also ich erzähle manchmal so ein bisschen was, ja. Ja, ich kann dir nur empfehlen, ich habe das Ferngespräch mal von vorne bis hinten komplett durchgehört und hatte eine Menge Spaß dabei. Also es, vielleicht taugt das so als grobe Erinnerung, wobei ich mir bewusst bin, dass ich ja nur also ich durfte ja nur das Sahnehäubchen abheben. Da sind riesen Massen unter der Oberfläche geblieben. Mhm. Ja, ja, ja. Ich habe das einmal habe ich es mir nochmal von vorne bis hinten gegeben, muss ich vielleicht nochmal machen. Alle halbe Jahr muss ich das machen, wahrscheinlich. Oder jedes Jahr. Oder einfach mal dein Archiv durchwühlen. Ich meine, nimmst du die GoPro eigentlich noch für irgendwas her? Nee, muss ich sagen, das Ding ist sowas von umständlich zu bedienen. Das ist Scheißding. Also irgendwie ist der Akku leer und das Ding geht nicht an. Das ist echt ein Riesenkrampf, dieses Teil, ja. Und ja, und was mich auch stört, dass der Ton halt einfach nicht so richtig funzt. Ja, entweder du hast das Gehäuse offen, dann kann halt Staub ran und alles, oder es ist halt zu und dann hörst du nichts. Also das ist echt eine Katastrophe, das Ding. Aber es macht wunderschöne Bilder. Also das ist ja wirklich toll, aber so das mit dem Ton und so weiter und ein Stativ habe ich dafür auch nicht. Also, ja. Das heißt, als du heimgekommen bist, ist die GoPro in eine Ecke gefeuert worden und da liegt sie jetzt nach wie vor und wartet drauf, dass... Nee, ich habe sie einmal habe ich sie für eine Begehung mitgenommen. Ja, da musste ich so eine ganz hektische Begehung machen von so einem Objekt. Und das ist halt ganz cool. Dann hast du nämlich so einen Weitwinkel. Ich habe mir das Teil einfach umgeschnallt Und das musste alles ganz schnell gehen und habe ich es mir daheim nochmal angeschaut. Also für sowas halt. Aber jetzt nicht wirklich zum schöne Dinge filmen. Dabei war das ganz eindeutig was, wo du talentiert warst. Also deine Videos sind schon wirklich große Klasse. Ja. Ja. Ich meine, du bist ja auch immer besser noch geworden. Die wurden ja immer besser, die Videos. Bis auf die letzten zwei. Die waren so ein bisschen Huddelwuddel noch zusammengesteckt, aber da hattest du so einen Lauf, wo jedes Video wirklich ein Highlight war. Mhm. Ja, ist auch eine schöne Erinnerung. Also die schaue ich mir ab und zu mal an. Doch, die schaue ich mir ab und zu mal an. Das ist halt schön, schön aufbereitet zum Konsumieren. Hast du eigentlich einen Fernseher? Nö. Nö? Brauche ich nicht. Das ist ja nur ein Computer. Richtig. Und Clash of Clans Clan wiederbelebt? Nee, der ist auch tot. Also ich bin die Effizienzmaschine gerade. Ich arbeite richtig viel, verdammt echt. Ich muss mir wieder eine Auszeit gönnen. Tja, solange sich das anfühlt, wie es geht in die richtige Richtung, ist das völlig in Ordnung. Nee, momentan ist auch gut, ja. Aber es gibt auch so ein paar Risiken, zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt krank werden sollte, ja. Also ich habe ja keine Mitarbeiter momentan, dann arbeitet halt niemand. Und dann kann auch niemand eine Rechnung stellen, ja. Also das ist halt so eine Geschichte, ja. Muss man sich. Also es gibt schon so ein paar Themen, wo man sich dann auch fragt, okay, wie geht es jetzt in der Zukunft so weiter, ja? Will ich immer die kleine Show sein oder will ich mal Angestellte haben? Wobei dann kommen die Angestellten her zu mir und sagen, sie wollen persönliche Entfaltung haben, sie wollen sich weiterentwickeln, sie wollen auf Weltreise gehen, sie haben Stress mit ihrer Beziehung und so weiter. Da musste ich um so einen Schmarrn auch noch kümmern. Also, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Ja, es ist furchtbar, auf was für Ideen die Leute kommen. Selbstverwirklichung und so Scheiß. Ja, richtig. Ja, ja, das ist, glaube ich, so das Risiko, gell? Dass du dann ganz schnell ganz viele, dass es eben nichts einfach nur for free gibt, sondern du hast immer irgendwie noch Nebeneffekte, mit denen du auch deinen Frieden machen musst. Ja, richtig. Und gerade ist halt so, ich arbeite von zu Hause aus oder bin direkt beim Kunden. Also ich bin sehr viel beim Kunden vor Ort direkt. Aber ich habe jetzt kein großes Büro, das ich unterhalten muss. Ja, ich muss keine Gehälter zahlen. Ja, das heißt, wenn ich mal keinen Auftrag haben sollte, dann kann ich auch mal noch, sage ich mal, ein Jahr lang so überleben, theoretisch. Und das ist halt ganz cool. Und wenn du halt ein großes Büro hast, dann musst du es halt auch zahlen. Selbst wenn nichts reinkommt. Aber vielleicht wäre ja auch eine Partnerschaft was Richtiges, also dass ich irgendwie mir einen Partner reinhole und das zu zweit dann mache, zum Beispiel. Was gibt's denn so für Skalierungsmodelle bei deiner Branche? Also wenn ich jetzt sage, ich will reich und berühmt werden, ja, was macht man denn, wenn man reich und berühmt werden will? Also im Investorenbereich geht es natürlich, ja, da kannst du Geld für dich arbeiten lassen. Das heißt, du kaufst was und richtest es her zum Beispiel und verkaufst es wieder. Und wenn du da es sehr clever anstellst, dann kannst du das auch mit sehr wenig Geld hinbekommen, indem du der Bank einfach eine gute Story verkaufst und die Bank dir das Geld gibt. Allerdings, wenn das dann natürlich nicht funktioniert, dann bist du halt entweder sehr lange verschuldet oder du bist halt eine Privatinsolvenz. Also das Risiko ist natürlich auch da. Ja. Ja, aber wenn der Chef reich und berühmt ist, vielleicht bleiben die dann alle freiwillig im Büro und du kriegst sie alle motiviert. Ja. Nee. Zu viel Verantwortung. Naja. Nein, ich drück mich nicht vor der Verantwortung, aber das ist halt auch nochmal Pain, ja. Also momentan möchte ich mir das nicht geben. Genau, wie hast du gesagt, du willst ein Rudelwölfe, ein Packwölfe sein. Du und deine 4, 5 Mitwölfe, die Schafe reißen. Weißt du gar nicht, wenn du schaust gerade so, was, sowas habe ich gesagt. Ja. Wer war das nochmal? Churchill, glaube ich, der, oder? Irgendjemand hat gesagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ja. Das Churchill, oder? Bestimmt Churchill. Klingt nach ihm. Keine Ahnung, wer das gesagt hat, aber ich fühle mich wohl damit, einfach zu behaupten, es war Churchill. Können wir nochmal gucken. Wenn das nicht war, dann schneide ich es einfach raus. Ja, okay. Also Natürlich ist es auch schön, wenn du in der Gruppe arbeiten kannst. Ja, so, das ist natürlich auch was, wo ich jetzt auch sehe. Das ist auch so eine Downside zum Beispiel vom Selbstständigsein. Wenn du, natürlich habe ich auch ab und zu mal Homeoffice. So ein, zwei Tage ist das nett. Aber wenn du eine Woche lange zu Hause sitzt vor deinem Computer und das irgendwas arbeiten musst, das ist schon auch hart, so ohne soziale Ansprache halt, dass du mal schnell in die Teeküche gehen kannst und dir einen Kaffee machen kannst und mit irgendjemandem Schwätzchen halten kannst. Das fehlt dir da natürlich auch, ja. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile und die perfekte Lösung gibt es nicht. Ja, das ist ja auch das Interessante. Ich weiß noch, als du unterwegs warst, da habe ich mich ja mit der Szene der digitalen Nomaden ein wenig beschäftigt. Da gibt's ja, da gibt's ja eine ganze Szene von Leuten, die der Welt erklären, wie großartig es doch ist, wenn man praktisch nur mit einem Laptop unterwegs ist, um die Welt reist und sein Geld mit Blogposts, Videoproduktion, Auftragsarbeiten, Zeug verdient, was man von unterwegs machen kann. Und einmal gibt's wenige, die damit wirklich ernsthaft ihren Lebensunterhalt so richtig bestreiten können. Also ganz viele, wenn man sich's dann genau anguckt, leben eher auf so einem Modell, dass sie ein halbes Jahr unterwegs sind, dann zurückkommen und mit irgendwelchen freiberuflichen Tätigkeiten die Kohle verdienen, dass sie dann wieder ein halbes Jahr lang unterwegs sein können. Also sowas wie, keine Ahnung, also einer war, glaube ich, sogar wirklich was Ähnliches wie du, ein Architekt oder so, der hat praktisch ein halbes Jahr in Berlin immer irgendwie gerödelt und Kohle rangekarrt und das andere halbe Jahr war er dann unterwegs und hat die Kohle wieder rausgehauen. Oder die Leute sind wirklich auf einem sehr niedrigen einfach Kostenlevel unterwegs. Kann ja auch schon reichen, ja. Also wenn du sagst, oh, ich brauche nicht viel und ich arbeite immer unterwegs irgendwie so ein bisschen. Und viele von denen haben dann irgendwann nach 5, 6 Jahren einfach die Schnauze auch voll und wollen dann plötzlich wieder irgendwo wohnen. Und die wollen dann auch nicht irgendwie im Tschad wohnen, sondern die wollen dann gerne irgendwie in Berlin oder in München oder meinetwegen in London, Paris oder sonstigen Städten wohnen, in denen es halt auch nicht so günstig ist, da zu leben. Und batsch, bumm, schnappen dann wieder auf, sagen wir mal, ein ganz klassisches Leben zurück. Das fand ich interessant, weil es gab so ein paar auch so Lichtfiguren, die sind in der Zeit, in der du unterwegs warst, hat man zusehen können, wie die gezweifelt haben und die sind inzwischen wieder fest ansässig geworden, wenn man so möchte. Das heißt, diese Szene hat immer ein Haltbarkeitsdatum. Es scheint kein perfektes Modell zu sein. Selbst wenn du sagen kannst, ich kann immer vom Strand aus arbeiten, nervt das anscheinend die Leute irgendwann. Ja, was ist also diesen Perfektionszustand oder diesen Zustand des absoluten Glücks, das ist halt auch nur eine Momentaufnahme. Ja, das variiert halt immer. Das gibt's nicht dauerhaft. Das ist ein bisschen auch die Definition, gell? Also ich meine, Glück ist ein Ausnahmezustand. Das heißt, du musst praktisch irgendwas haben, was über das Normalmaß hinaus ragt. Genau, richtig, ja. Und wenn du dauernd glücklich bist, dann hast du interessante Drogen genommen. Ja, nee, das stimmt aber auch nicht. Ja, dann musst du eben die Dose steigern. Du musst die Dose steigern, dass es weiterhin gut bleibt, ja. Das ist das klassische Abhängigkeitsmodell. Ja. Ja, also ich hab das ja am Ende der Reise dann auch so gemerkt, ja. Dann habe ich den 20. Wasserfall gesehen und habe mir dann gedacht, so, ja, der ist jetzt schon schön, aber der in Thailand, der war eine Spur besser und der in Kambodscha, der war ja auf jeden Fall höher, ja. Und der in Australien, der hat noch schöneres Wasser gehabt. Und das heißt, irgendwann mal verliert es auch so ein bisschen an Kraft, also wenn man das zu lange macht. Nichtsdestotrotz ist es geil, wenn man so eine Reise über eine längere Zeit mal gemacht hat. Ich würde es ja auch nochmal machen. Jederzeit. Ich werde jetzt erstmal mit meiner Liebsten in Portugal wieder mal so einen Fernwanderweg gehen. Weißt du, meine kleinen Weltreisen sind ja immer eher so eine Woche lang zu Fuß irgendwo von A nach B gehen. Ja, das habt ihr ja schon mal gemacht in Irland, gell, war das? Wir sind den E5 gegangen, also von Oberstdorf nach Meran, über den Alpenkamm rüber. Wir sind den West Highland Way gegangen, das ist von Glasgow nach Fort William in Schottland. Und zu meinem 40. hat mir meine Liebste eben jetzt nochmal eben so einen Trip geschenkt, die, wie nennt sich das, Via Algarve, glaube ich, heißt das, Portugal. Also einfach okay. Da auch. Und das, eine Woche ist eine gut handhabbare Größe für Angestelltenverhältnisse, sagen wir es mal so, mit Familie, weil du möchtest ja auch irgendwann wieder mit deinen Kindern vereint sein. Du kannst ja nicht unbegrenzt irgendwie rumlaufen. Aber eine Woche ist auch lang genug, dass du komplett praktisch dich ablöst, weil du gehst ja den ganzen Tag in der Natur. Das ist sehr meditativ, kann ich nur empfehlen. Glaube ich dir sofort. Da hast du auch, okay, du hast zwar ein Ziel vor Augen, aber das ist nicht so, dass du jetzt sagst, okay, da musst du was anschauen, da musst du was anschauen. Ich glaube, da kannst du sehr gut abschalten und dich einfach so eins mit der Natur fühlen. Ganz genau. Also du bist eben nicht unterwegs mit Attraktion, Attraktion, Attraktion, sondern du befindest dich die ganze Zeit in der Natur, die übrigens in Schottland oder auch auf dem E5 durchgehend atemberaubend ist. Also wenn du mal über den Alpenkamm läufst, das ist schon ein Naturschauspiel. Also da hatten wir mehrere Momente, die auch heute noch so, sagen wir mal, liebevoll gehegte Erinnerungen sind, bei denen wir beide sofort das Lächeln anfangen, wenn wir uns da gegenseitig dran erinnern. Oh, das muss ich auch mal machen. Das hört sich auch toll an. Ja, und das ist halt wirklich, gerade wenn du jetzt in den Alpen unterwegs bist, du hast praktisch null Risiko, null Verantwortung, weil die Hütten auf der Strecke sind Schutzhütten, die müssen dich nehmen. Mhm. Das heißt, du musst noch nicht mal reservieren oder so. Ich meine, es wird dir empfohlen, wenn du mit der Masse der Leute irgendwie gehst, weil da sind natürlich öfters auch mal Leute unterwegs, wenn du zum Beispiel am Wochenende unterwegs bist oder so, dann kann es schon mal sein, dass es sich lohnt, auf der Hütte anzurufen, aber das haben wir zum Beispiel überhaupt nicht gemacht. Und die geben dir halt eine Matratze im Matratzenlager, damit musst du irgendwie fein sein, aber ich kann ja sagen, wenn du 8 Stunden am Berg warst, ist dir eigentlich egal, wo du dich hinlegen darfst zum Schlafen. Und das ist wirklich großartig. Also da, gerade die Alpen sind halt auch, wenn du mal irgendwo 6-7 Stunden reingelaufen bist, echte Wildnis. Also da ist halt zum Teil auch mal nichts um dich rum, als nur Natur. Kann ich sehr empfehlen. Hat was sehr Meditatives und bringt dich sehr schnell auf normal Null. Weil du, wie gesagt, du hast keine Attraktion, sondern du befindest dich in einer durchgehenden Attraktion. Die Reise geht los, wenn du deinen ersten Schritt machst. Mhm. Und egal, wann du wo ankommst, dann bist du halt da und am nächsten Tag gehst du wieder weiter los. Das heißt, du hast keine Planung, keine Attraktion, sondern gehst einfach. Glaube ich dir sofort. Hätte ich richtig Lust drauf. Machen, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, wir werden es dieses Jahr das dritte Mal machen. Und wir haben sogar noch vor, es mit den Kindern zu machen im Sommer. Allerdings in kürzerer, kinderfreundlicher Zeit. Die scheue ich mir jetzt nicht über den Alpenkamm rüber. Aber so eine Mehrtageswanderung wird auch mit den Kids ein Abenteuer sein. Ja, musst du mir ein paar Tipps geben, so was, hast du dich ja sicher informiert, so was das Coolste ist, so die Wanderwegen und so weiter. Ich habe Tipps, ja. Den E5 damals, das war bei mir so ein Bucketlist-Ding. Immer, ja. Wo ist denn der? Das sagt auch sicher. Der E5 ist eigentlich, also die volle Strecke, die klassische Strecke vom E5 ist am Marienplatz in München losgehen und am Markusplatz in Venedig ankommen. Das ist ein Monat. Da bist du einen Monat unterwegs. Das Stück, was wir gegangen sind, ist das Mittelstück. Weil wenn du am Marienplatz losgehst, da latscht der ja ziemlich lang erstmal durch die Ebene Pampa an der Isar entlang, Tölz dahin, dann fängt es mal ein bisschen an zu hügeln. Ja, es dauert eine Weile, bis du dann wirklich in Bergen bist. Wir haben das Mittelstück gemacht und das ist kann man in der Woche gehen und es war von Oberstdorf nach Meran. Okay. Und da bist du halt dann über den Alpenkamm, gehst du dann da. Das heißt, du hast, das sind 105 Kilometer Strecke und 13.000 Höhenmeter rauf und runter, die du da in der Woche gehst. Okay, wow, das ist ja schon einiges. Ja, es ist schon auch sportlich, aber wir haben das ja ohne besondere Vorbereitung gemacht und war jetzt nicht so, dass du da irgendwie so ein Sportmonster sein musst. Also es ist einfach, es ist halt Wandern. Und da tut dir dann irgendwie an Tag 2 oder 3 auch mal die Wade weh, aber es ist nicht schlimm, das kann man schon machen, das geht. Und Ja, also Susanne hat es ja praktisch aus dem Stand rausgemacht. Die ist ja jetzt nicht jemand, die irgendwie übermäßig viel Sport treibt, sondern halt so eine Normalfitte. Und die hat die hatte einen Mordsrespekt vor dieser Strecke und hat die mal aus dem Kaltstart raus auch gemacht. Mhm. Das war kein Ding. Ja, auch Meran ist ja ein schönes Ziel eigentlich. Ja. Also du läufst durch drei Länder praktisch. Du fängst in Deutschland an, du kreuzt Österreich und du endest in Italien. Mhm. Ja, okay, gut. Hast mir wieder einen kleinen Floh ans Ohr gesetzt. Ja, du kannst noch einen drauflegen. Du kannst ja natürlich den Klassiker machen und kannst den, wie heißt der Weg? Jakobsweg kannst gehen. Ja, wobei das wäre mir dann zu lang. Also eine Woche wird mir, glaube ich, reichen. Also eine Woche macht auch wirklich Spaß. Wobei ich dir voraussage, wenn es dir so geht wie mir, dann möchtest du nach der Woche eigentlich weitergehen. Also es geht auch den meisten so. Also wenn du dann diese Strecke hast und du weißt, jetzt ist es vorbei, das ist ein Kackgefühl. Also da willst du weiter unterwegs bleiben. Okay. Ja, ja. Also das, Meran würde ich mich erstmal draußen in den Café setzen und mir ein gescheites Bier aufmachen, glaube ich. Ja, das kannst du unterwegs auch immer mal wieder. Bist ja mal in diesen Hütten, da gibt's schon überall gutes Bier. Okay. Na gut. Na dann, wenn ich dir jetzt einen Floh ins Ohr gesetzt habe, ich gebe dir gerne noch weitere Tipps, aber das war jetzt der Easy Pick, ja, also der E5, den kann man immer machen. Den würde ich auch durchaus nochmal gehen, ehrlich gesagt. Aber ich lade dich auch gerne mal dazu ein, dich bei mir im Wohnzimmer über unsere ganzen Trekkingbücher zu beugen, weil wir haben einige so an Fernwanderwegen und Führern, die wir da angehäuft haben. Ich glaube, das hast du alles im Kopf. Das erzählst du mir so mal. Ja, aber ich bringe mal was mit. Ja, es sind ja die Bilder auch, weißt du? Die machen ja dann auch noch Hunger auf mehr. Okay. Na gut. Haben wir es geschafft? Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Es war mir ein Fest. Hat Spaß gemacht. Für mich auch. In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder... Du kannst auch Zigarrendreher in Kuba werden. Ja, warum nicht? Es ist immer ein Ferngespräch. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich träume das und ich möchte den anderen zeigen, hey, es geht. Tut's auch. Ihr werdet an der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann wieder davonfliegen. Ich freue mich total.